Es ist 7 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Britta Grusenbaum, guten Morgen. Unterschiedliche Meinungen zur Corona-Impfung für Kinder. Späte Anerkennung der Verbrechen der deutschen Kolonialmacht und das Wetter. Noch neblig, später Sonne und Wolken. Sollen Kinder gegen Corona geimpft werden oder nicht? Darüber wird in Deutschland heftig diskutiert. Nach Einschätzung von Bundesfamilienministerin Lambrecht müssen Kinder und Jugendliche in vollem Umfang an den Öffnungsschritten aus dem Lockdown teilhaben. Eine Impfung gegen Corona dürfe dabei keine Rolle spielen, betonte sie. Mehr dazu von Diana Kramer. Ab dem 7. Juni sollen alle Kinder ab 12 Jahren in Deutschland geimpft werden können. Vorausgesetzt, dass die EMA heute grünes Licht gibt und den BioNTech-Impfstoff für diese Altersgruppe zulässt. Die STIKO hingegen will erst noch mehr Daten auswerten und derzeit noch keine klare Empfehlung abgeben. Ein Fakt, der viele Eltern verunsichert. Hier dürfe jetzt aber auch kein Druck ausgeübt werden, Eltern zu einer Impfung ihrer Kinder zu drängen, sagt Ärztepräsident Reinhardt. Laut einer aktuellen CIVER-Umfrage will rund die Hälfte der Familien in Deutschland ihre Kinder gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben knapp 7.400 Corona-Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Es gab 192 Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz sank laut Robert-Koch-Institut bundesweit auf 39,8. In Nordrhein-Westfalen tritt nach sinkenden Infektionszahlen heute eine neue Corona-Schutzverordnung des Landes in Kraft. Je nach aktuellem Infektionsgeschehen in der Stadt oder der Gemeinde dürfen sich die Bürger auf Lockerungen in Sport, Freizeit und Kultur freuen. Gestern lagen 13 Städte und Gemeinden unter der Marke von Stufe 3, also bei einer Wocheninzidenz von unter 35. Deutschland will sich mit Namibia aussöhnen. Über 100 Jahre nach den Verbrechen der deutschen Kolonialmacht erkennt die Bundesregierung die Gräueltaten an den Volksgruppen der Herero und Nama als Völkermord an. Die Nachkommen sollen in den nächsten 30 Jahren mit 1,1 Milliarden Euro unterstützt werden. Mehr dazu von Clemens Kurt. Das Deutsche Reich war um die Jahrhundertwende Kolonialmacht im heutigen Namibia und schlug Aufstände brutal nieder. Historikern zufolge wurden etwa 65.000 Herero und mindestens 10.000 Nama getötet. Der Milliardenbetrag aus Deutschland fließe als Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt wurde, sagte Bundesaußenminister Maas. Bundespräsident Steinmeier soll zudem bei einem Festakt im namibischen Parlament offiziell um Vergebung bitten. Die Einigung war nach 6-jährigen Verhandlungen erzielt worden. Nach den EU-Sanktionen gegen Belarus sucht Präsident Lukaschenko Unterstützung in Russland. Er trifft sich mit Kreml-Chef Putin in Sotschi am Schwarzen Meer. Belarus ist politisch und wirtschaftlich abhängig von Russland. Der nach dem Zwangsstopp in Minsk festgenommene Blogger Protasevich hat nach 4 Tagen im Gefängnis seine Anwältin sehen dürfen. Er sei guter Dinge, positiv und fröhlich, mehr könne sie nicht sagen, erklärte die Anwältin danach. Das waren die Nachrichten mit Britta Grusenbach. Das Düsseldorf-Wetter. Ja, das fühlt sich ab heute anders an. Dieses kühle Schauerwetter, das war ja wie so ein Insekt in der Wohnung, das den Weg nach draußen nicht finden will. Aber es hört jetzt auf zu nerven, es ist abgeschwirrt. Stattdessen Sonne und Wolken ab heute. Ja, hier ist es noch ein bisschen verhaltener heute mit 18 Grad in der Spitze und ja, so einem Wolkenschleier vor der Sonne. Morgen nochmal so ähnlich. Ab Sonntag dann aber ungetrübtes Sonnenvergnügen bei weit über 20 Grad. Die aktuelle Temperatur hier in der Stadt 7 Grad. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Nichts los am Freitagmorgen, kommt gut und sicher an. Antenne Düsseldorf am Morgen. Hallo, Arne Klü hier, Franziska. Muss ich euch nochmal vorstellen, die hat gestern hier echt alles richtig gemacht im Geldregen. Hat fleißig Radio gehört, sie hat mitbekommen, dass in einer Runde 10.000 Euro garantiert waren und dann hat sie angerufen und zugeschlagen. 10.000 Euro. Stopp, stopp. Ich habe das Gefühl, du strahlst jetzt noch mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich so. Wie schön. Ja, zack. 10.000 Euro gewonnen mal eben mit einem Telefonat. Und auch über euch wollen wir das regnen lassen. In 2 Runden heute garantieren wir euch 5.000 Euro nämlich. Vor 5.000 Euro schlägt der Blitz nicht ein, findet heraus, in welcher Runde es das große Geld regnet und probiert jetzt direkt euch für die erste Runde zu bewerben. Das hier ist die landesweite Geldregen-Hotline 01379 36 5000. Anruf kostet 50 Cent vom deutschen Festnetz, vom Handy kann es teurer werden. Mitmachen könnt ihr, sobald ihr 18 Jahre oder älter seid. Und alle Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal bei uns und auf antennedüsseldorf.de. Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours. I'll be yours again. I can feel that fire's burning. Give me more. So tell me, would you feel my love? Düsseldorf am Morgen mit Arne Klü. Morgens hören, worüber man den ganzen Tag redet. Take your baby by the hand and make her do a handstand. And take your baby by the heel. The next thing that you feel. We were so in phase, in a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said all day's love. Take your baby by the hair and pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase, in a dance all days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do, share in what was true. I said, dance all days, love. Dance all days. All day's love. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst, and in her eyes you set fast blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And she needs you. Antenne Düsseldorf am Freitag. Es ist nicht irgendein Freitag. Ab heute soll es ja langsam was werden mit dem Wetter. Zumindest schleicht sich der Sommer so langsam an. Es ist der letzte Freitag im Mai. Die Stimmung wird besser. Es könnte ein toller und ein typischer Tag zum Heiraten sein. Hochzeitssaison wäre längst gestartet, aber das war letztes Jahr schwierig und das bleibt es auch erstmal noch in diesem Sommer. Merkt nicht nur ich an meinem DJ-Auftragsbuch, das sich stattdessen fürs nächste Jahr dann wieder füllt. Wir verschieben. Oft gehörter Satz in den letzten Monaten. Aber wir wollen an so einem typischen Mai-Hochzeitsfreitag drüber reden. Und am Telefon habe ich die evangelische Pfarrerin Judith Urmeister aus der Emmaus-Gemeinde hier in Düsseldorf. Schönen guten Morgen, Judith. Hallo, guten Morgen. Sag mal, Judith, wie oft hast du denn in dieser Corona-Zeit überhaupt Menschen getraut? Lässt sich das leicht abzählen? Ja, also ich habe im letzten Jahr genau 2 Paare getraut und alle anderen haben verschoben auf dieses Jahr und mussten jetzt leider eigentlich auch immer wieder weiter verschieben aufs nächste Jahr oder auf den Herbst. Und das ist ein gängiges Thema für Brautpaare bei uns. Ja, du führst ja dann wahrscheinlich auch immer ausführliche Gespräche mit den Paaren im Vorfeld. Wie hast du die Stimmung mit denen erlebt, auch jetzt, wenn es dann ums Verschieben ging, wenn es um dieses Thema ging? Ja, es ist irgendwie immer so eine Gemisselage. Ne? Auf der einen Seite steht jetzt die Hochzeit an und wer dran und sie würden so gern. Und auf der anderen Seite soll es aber auch irgendwie ein schönes Fest sein, wo alle kommen können. Und dann die Vorstellung, dass man nicht singen darf und alle eine Maske aufhaben, irgendwie doch immer bei den Paaren dann doch dazu führt, dass sie weiter verschieben. Aber es ist doch so ein Hin- und Hergerissen sein. Ja? Also weil man kann dann das, was dran ist, auch nicht einfach so auf unbestimmte Zeit verschieben. Ja, ja, das merkt man auch. Also es haben sich zumindest beim Standesamt jetzt in diesem Mai 215 Paare zur Hochzeit angemeldet. Also ein bisschen geheiratet wird dann doch. Und viele wollen dann doch es dann jetzt machen, wenn es jetzt ansteht. Genau das kann ich gut nachvollziehen. Wie war es denn für dich persönlich jetzt als Pfarrerin, keine Hochzeiten mehr oder so wenig Hochzeiten nur noch zu machen? Das ist ja auch für dich ein besonderer Anlass, sehr wahrscheinlich. Ja, es ist natürlich immer, also Hochzeiten sind ja deswegen so besonders, weil man so in einem ganz kurzen Augenblick ganz viel von so einem Paar auch mitkriegt. Ja, also da sind die Eltern und die Verwandten und sie erzählen, wie sie sich kennengelernt haben. Genau, sehr persönlich, ne? Ja, es ist ein sehr persönliches Fest. Und das einfach mal so auszusetzen, weil es irgendwie den Umständen entsprechend im Moment nicht geht, das das verraubt uns dessen, was wir eigentlich machen, ne? Menschen begleiten und ihnen über die Schwelle helfen, wenn sie wichtige Punkte in ihrem Leben haben. Und das ist schon schmerzlich dann zu sehen, dass die Paare echt ringen und sich auch fragen, ist das jetzt irgendwie vertan oder kriegen wir nochmal die Chance und so. Das ist schon, das geht einem dann schon immer mal nahe. Ja, kann ich gut verstehen. Vielleicht geht ja im Spätsommer noch mal ein bisschen was so die größeren Feiern angeht. Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig muss man auch sagen, also die Hochzeiten, die ich gemacht habe, die auch unter Corona-Bedingungen waren aber deswegen nicht weniger schön. Also das war dann zwar mit Maske und ohne Singen, aber es waren dann irgendwie für sich genommen doch wirklich auch berührende Feste und schöne Feste, wo die Leute gemerkt haben, es ist gut, dass wir es jetzt machen, weil jetzt ist es auch dran. Und wenn Corona ist, dann ist eben jetzt Corona. Das macht doch Mut. Judith Urmeister, ja. Emmaus Gemeinde, Pfarrerin dort. Vielen Dank fürs Gespräch und ein schönes sonniges Wochenende wünsche ich dir. Danke, gleichfalls. Tschüss. Ciao, ciao. Und allen Paaren, die sich trauen, in diesem Mai, vielleicht auch am heutigen 28. Alles Gute, alles Liebe. 14 nach 7. Sunrise, her body fit right in my. church, you say we're just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. Cause I know it's been a long time coming, don't you let me fall. Open your lips and just me hooked on your tongue. Hold up, your kiss is deadly, don't stop. I love it when you call me. Es ist Freitag. Buongiorno zusammen. Kurze Quizfrage. Welche Kasse im Supermarkt ist die langsamste? Das ist ganz klar. Natürlich immer die, in der man selber steht. Man will nur eben schnell was holen und am Ende dauert das Bezahlen länger als alles andere. Damit soll in einem Rewe drüben in Kölle jetzt Schluss sein. Antenne Düsseldorf, Kollege Dorian Aust, du durftest das schon testen. Supermarkt ohne Kasse. Wie müssen wir uns den vorstellen? Es ist eigentlich ganz einfach. Machen wir einfach eine kurze Tour durch den Supermarkt. Erst brauchen wir eine passende App, in der die Kreditkarte hinterlegt ist. Dann registrieren wir uns mit der App am Eingang. Und im Supermarkt kann man sich dann einfach Sachen aus dem Regal nehmen, direkt in den Rucksack packen und wieder rausspazieren. Draußen kriegen wir dann die Quittung aufs Handy und bezahlt wird automatisch. Und ich habe es ausprobiert, bei mir hat es fehlerfrei funktioniert, auch wenn man sich umentscheidet und Dinge wieder zurück ins Regal stellt. Okay. Der Supermarkt ist aber ein Hybrid. Wer lieber klassisch bezahlen möchte, kann das immer noch tun. Abgefahren und auch noch nicht zu Ende erzählt, welche Technik steckt dahinter, was ist mit dem Datenschutz, klären wir nach 7:30 bei Antenne Düsseldorf. Jetzt 7:18 Uhr. Mesdames et Messieurs, Air France heißt Sie willkommen an Bord. Für Reiseträume ist es nie zu früh. Mit Air France Protect bieten wir Ihnen 100% umbuchbare und erstattungsfähige Tickets sowie strengste Gesundheitsmaßnahmen. Buchen Sie jetzt sorgenfrei Ihre nächste Reise. Informieren Sie sich über alle Air France Protect-Maßnahmen auf airfrance.de. Schon bald wird Ihr Zuhause für die ganze Familie noch schöner und noch gemütlicher. Dank Schaffrath, der Nummer 1 für Ihr Zuhause. Ab sofort shoppen Sie wieder an allen Standorten, wie Sie es gewohnt sind. Ohne Test und Termin. Die Corona-Schutzmaßnahmen werden natürlich eingehalten. Jetzt vorbeikommen und Möbel shoppen bei Schaffrath. Passend zur Fußball-EM heißt es jetzt bei Aldi Süd Anpfiff zum großen Emoji-Sammelspaß. Freu dich auf das Team um Sterni, Schuti, Kiri, Schiri und viele weitere Figuren. Je 20 Euro Einkaufswert gibt's eine Sammelfigur gratis. Hol dir auch die Emoji-Sammelbox mit 3 coolen Spielen für nur 1,99 Euro. Jetzt exklusiv bei deinem Aldi Süd. Das Autozentrum P&A braucht Platz. Jetzt im Lagerwagenverkauf. Der Nissan Qashqai Tekna. Mit Navi, Klima, Rundumkamera, Sitzheizung für nur 19,9. Das sind 38% Vorteil. Autozentrum P&A. Nissan für Düsseldorf. Automeile höher Weg. Das große Apollo-Sommer-Highlight. 50% Rabatt auf alle Brillengläser. Auch auf Gleitsichtgläser. Jetzt bei Apollo und auf apollo.de. Was für ein MyLight. Jetzt im Autozentrum P&A. Der Kia Sportage. Neu und sofort verfügbar. Ab nur 199 Euro im Monat finanziert. Klima, Rückfahrkamera, Sitzheizung. 7 Jahre Kia Herstellergarantie. Alles an Bord. Und jetzt im Kia-Monat Mai auch Vorführwagen-Sale. Im Autozentrum P&A. Kia für Düsseldorf. Automeile höher Weg. Darauf haben wir alle gewartet. Auf das Wiedersehen des Jahres mit deinen 6 besten Freunden. Streame Friends, The Reunion. Ab Donnerstag exklusiv mit Sky-Ticket. Jetzt unter skyticket.de. Auf zu den Höfner Personalkauftagen. Es lohnt sich, denn jetzt gelten unsere satten 36% Personalrabatt auch für Sie und in allen Abteilungen, aber nur für kurze Zeit. Mehr unter öffner.de. Kann man eigentlich endlich wieder Urlaub machen? Na klar. Richtig mit Sonne, Meer und gutem Essen? Na klar. Hast du etwa schon was gebucht? Klar. Und die Kinder? Startklar! Bye bye Alltag, hallo Urlaub. Jetzt die Startklar-Angebote von TUI sichern. Voll flexibel mit den TUI-Flex-Tarifen. Überall bei TUI und auf tui.com. Lecker, jetzt ist wieder Erdbeerzeit bei Höfner. Diesen Freitag und Samstag kochen wir für Sie wieder live die berühmte Höfner Erdbeermarmelade. Das Glas für nur 1 Euro. Hey, hey, hey. Unsere Sprache ist reizend, rasant, rhythmisch und tanzt manchmal ganz schön aus der Reihe dank Worten wie Wohnraum blitzblank Reinigungsmotivationshilfe oder kurz Alexa, Spielmusik für den Frühjahrsputz. Alles klar, ich hab da was. Das ist gut. Amazon Alexa. Sprich mit mir. Framstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag Langnese Magnum. Verschiedene Sorten, die Packung für nur 1,88 Euro. Und Minigurken Klasse 1. Das 1-Kilo-Netz für nur 1,99 Euro. Framstags günstig für alle. Erstmal zu Penny. Ostermann, wir feiern über 70 Jahre Freude am Einrichten. Unser Einrichtungszentrum in Hahn ist geöffnet. Am besten vereinbaren Sie gleich einen Besuchstermin online auf ostermann.de. Also nicht lange suchen. Die besten Aktionen gibt's in Hahn. Ostermann, die großen Einrichtungszentren in NRW. Alle aktuellen Infos auf ostermann.de. Und schon geht's weiter mit dem besten Mix bei Antenne Düsseldorf für unsere Stadt. I got a lot of things to say. So many troubles on my mind. But we can find another day. Cause the birds are singing, the birds are ringing, the walls are coming down. Another life, another day. I don't wanna talk about it. Yeah, we can find another time. Cause the birds are singing, the birds are ringing, the walls are coming down. I keep feeling anxious, baby. These are the nights and I just keep feeling nervous. Help me, why do I feel like I'm fighting on my own? Happens every other day. Since the moment that I wake up, I wanna back and run away. Cause the birds are singing, the birds are ringing, the walls are coming down. Another life, another day. But I don't wanna talk about it. Yeah, we can find another time. Cause the birds are singing, the birds are ringing, the walls are coming down. I keep feeling anxious, baby. Days and the nights and I just keep feeling nervous. Help me, why do I feel like I'm fighting on my own? And I just keep feeling nervous. Help me. Why do I feel like I'm fighting on my own? Fighting on my own. I keep feeling anxious, baby. Days and the nights and I just keep feeling nervous. Help me. Why do I feel like I'm fighting on my own? Die neue Dennis Lloyd, Anxious. Antenne Düsseldorf, hallo am Freitag, 28. Mai. Die Fortuna-Saison ist ja rum. Wir freuen uns schon auf die nächste, aber wenn mit großer Wahrscheinlichkeit ja wieder Fans rein dürfen ins Stadion, wenn Schalke, Hamburg, Bremen, St. Pauli, vielleicht ja auch Kölle zu uns in die Arena kommen. Und wir wissen ja jetzt auch, wer dann bei unserem Team an der Linie steht. Nicht Uwe Neuhaus, nicht Miro Klose, der WM-Rekordtorschütze, folgen auf Uwe Rösler, sondern Christian Preußer. Christian wer? Wir werden ihn bald genauer kennenlernen. Hier ist eine Kurzfassung. 37 Jahre ist er jung. Er steigt gerade mit der zweiten Mannschaft des SC Freiburg auf in die dritte Liga. Und wir hatten ja gestern Abend Fortuna-Sportvorstand Klaus Allofs im 95 um 6 Interview. Und der hat uns verraten, warum die Wahl gerade auf ihn gefallen ist. Wir glauben, dass Christian Preußer eben wirklich auch zu dem Weg passt, den wir einschlagen wollen. Wir müssen mit jungen Spielern arbeiten, wir müssen junge Spieler weiterentwickeln. Wir wollen offensiven Fußball spielen, wir wollen flexiblen Fußball spielen. All das sind so Dinge. Wir haben in den Gesprächen, die wir mit ihm geführt haben, sehr viel Deckungsgleichheit gleich erkannt. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit ihm wirklich den richtigen Trainer für uns gefunden haben. Ja, noch ist Preußer ja Freiburger. Ist aber bei der Fortuna jetzt natürlich auch schon eingebunden in die Planungen für das Personal für die kommende Saison, denn die beginnt ja schon Ende Juli. Wir haben schon in den letzten Tagen, als wir kurz vor dem Abschluss waren, haben wir schon die ersten Gespräche darüber geführt. Und wir werden auch in den nächsten Tagen, werden wir natürlich alle unsere Personalentscheidungen oder auch unsere Ideen, die wir in Richtung Kaderveränderung haben, werden wir mit ihm unmittelbar besprechen. Auch in Absprache mit dem SC Freiburg ist es ihm erlaubt, sich auch damit auseinanderzusetzen. Also das ist für jetzt, das ist sicherlich eine etwas außergewöhnliche Situation, aber das werden wir schon hinbekommen. Das kriegen wir hin. Christian Preußer heißt der neue Trainer bei der Fortuna. Ihr hört Antenne Düsseldorf 727. Control of my body. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby, just right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up, when the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body, swear I seen you before. I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Es ist 7.30 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Robert Ganz, guten Morgen. Lambrecht fordert Teilhabe an Öffnungen für Kinder. Mehr Schnellladestationen für E-Autos in Düsseldorf und das Wetter heute mit Sonne und Wolken im Wechsel. Bundesfamilienministerin Lambrecht besteht darauf, dass Kinder von Corona-Lockerungen profitieren, auch wenn sie nicht geimpft sind. Heute soll über die Zulassung des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer für Kinder ab 12 entschieden werden. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben knapp 7.400 Corona-Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Es gab 192 Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz sank laut Robert-Koch-Institut bundesweit auf 39,8. Und auch in Düsseldorf ist die Zahl der Neuinfektionen rückläufig. Darum gelten ab heute neue Corona-Regeln, zum Beispiel beim Shoppen. So kann man ab heute wieder in die Geschäfte gehen, ohne vorher einen Corona-Test oder einen Termin machen zu müssen. Treffen im öffentlichen Raum sind mit beliebig vielen Menschen aus höchstens 2 Haushalten erlaubt. Kontaktfreier Außensport auf und außerhalb von Sportanlagen ist mit bis zu 25 Menschen möglich. Sollte die Inzidenz in Düsseldorf in den nächsten Tagen längerfristig unter die 50er-Marke rutschen, werden in unserer Stadt weitere Lockerungen möglich. Aktuell liegt die Inzidenz bei 50,8. E-Autos laden können wir schon an vielen Stellen in Düsseldorf. An einigen neuen Punkten geht das jetzt auch besonders schnell. Die Stadtwerke Düsseldorf haben mit dem Aufbau eines öffentlich zugänglichen Schnellladenetzes begonnen. Dazu Antenne Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste. 6 Schnellladepunkte in Benrath und Garrath können E-Autofahrer schon nutzen. 4 weitere gibt es bald an einer Tankstelle am Höherweg. Dort soll die Batterie schon nach einer Viertelstunde wieder Strom für etwa 100 Kilometer bekommen. Und zwar mit umweltfreundlich erzeugtem Strom, versprechen die Stadtwerke. An allen Ladesäulen gibt es Ladekabel mit den 3 gängigen Steckertypen. Hier braucht man also kein eigenes Kabel. Noch in diesem Jahr sollen weitere Ladestationen mit einer 3-mal so großen Leistung gebaut werden, an denen es dann also noch schneller ginge. Bei der Fortuna gibt es eine weitere personelle Veränderung. Kult-Fortuna Axel Bellinghausen wird in der kommenden Saison nicht mehr als Co-Trainer arbeiten. Bellinghausen soll im Club eine andere Aufgabe übernehmen. Welche Rolle das sein wird, steht aber noch nicht zu 100% fest. Das hat Fortuna Sportvorstand Klaus Ahlofs am Abend in unserer Fortuna-Sendung gesagt. Ich kann nur sagen, dass es wirklich ganz konstruktive Gespräche waren. Und für uns ist Axel wichtiger Bestandteil auch für die Fortuna. Und von daher werden wir ihn in einer sehr wichtigen Rolle auch in Zukunft bei der Fortuna sehen. Hintergrund dieser Entscheidung sind die Pläne des Vereins, das Trainerteam zu verschlanken. In der kommenden Saison wird zudem nicht mehr Uwe Rösler, sondern Christian Preußer als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Und das waren die Nachrichten mit Robert Janz. Vielen Dank. Das Düsseldorf-Wetter. Chillen am Rhein, grillen im Park, träumen auf dem Balkon. All diese schönen, banalen Dinge machen ab heute endlich wieder mehr Spaß. Denn es bleibt mal trocken. Und vor allem kommt auch mal für längere Zeit die Sonne nach draußen. Heute schaffen wir schon mal 18 Grad. Und es hängen sich noch ein paar Wolken dazwischen. Auch morgen noch nicht ganz so strahlend. Aber der Sonntag wird knallewarm mit Werten um 23 Grad. Und die Wolken sind dann maximal noch Wölkchen. Aktuelle Temperatur hier am Martin-Luther-Platz 8 Grad. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Freie Fahrt am Freitag. Antenne Düsseldorf am Morgen. Mit Arne Klü. Schönen guten Morgen. Siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que está mi canción. Thank you. Schönen guten Morgen. Ich bin Arne Klü, Antenne Düsseldorf am Freitag. Ein Supermarkt ohne Kasse gibt es jetzt drüben in Köln in einem Rewe. Steckt gerade noch in der Testphase. Bald soll es aber losgehen für alle. Man kann dann eine App starten, die mit der Kreditkarte gekoppelt ist und dann einfach alles in die Tasche packen, aus dem Laden rausspazieren und dann kommt der Bon aufs Handy, wird abgebucht alles. Kollege Dorian Aust hat uns eben schon berichtet, dass es bei ihm fehlerfrei tatsächlich geklappt hat bei seinem Test, aber 200 Kameras in dem Laden, die uns zuschauen, was wir da aus dem Regal holen. Da klingelt es aber in Sachen Datenschutz. Absolut. Man muss dazu sagen, es sind keine klassischen Überwachungskameras. Die im Supermarkt erkennen vor allem das Skelett und die Extremitäten, also Arme und Beine, um das Einkaufen zu verfolgen. Namen und Gesichter der Kunden sollen nicht gespeichert werden. Die NRW-Datenschutzbehörde ist außerdem in das Projekt eingebunden. Aber klar, ein komisches Gefühl ist das schon, wenn man sich überlegt, dass man da die ganze Zeit überwacht wird. Rewe hat mir gegenüber übrigens auch betont, dass durch das kassenlose Einkaufen keine Jobs in Gefahr sein sollen. Damit sich sowas durchsetzt, muss es aber natürlich am Ende auch uns als Kunden überzeugen. Spannendes Supermarktprojekt drüben in Köln. So spannend, dass wir es auch hier bei Antenne Düsseldorf gern vorstellen wollten. 7:37 Uhr. Skoda Preiszeit bei Gottfried Schulz. Mehr bekommen, weniger bezahlen. Mit den günstigen Leasingangeboten für die City-SUVs Kamiq und Karoq. Kleine Anzahlung, kleine Raten und auf Wunsch Versicherung und Werkstattservice zu Top-Konditionen. Und das Beste ist, viele Fahrzeuge sind kurzfristig lieferbar im Skoda-Zentrum Düsseldorf. Wir sind Auto. Gottfried Schulz. Skoda. Simply clever. Endlich mal wieder Urlaub machen. So wie ich ihn mir vorstelle. Mein Ziel, meine Reise, mein Moment. Der Tour erfüllt jeden Urlaubswunsch. Griechenland. Alles, was man möchte. Sonne tanken, Kultur erleben, leckeres Essen genießen. Eine Woche Korfu in einem Top-Hotel mit Flug. Schon ab 419 Euro. Der Tour. Für mich perfekt. Jetzt im Reisebüro und auf dertour.de. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Die besten Themen. You left your ugly sweater so that I can't forget you. I'm so fed up when you're around, round, round, round. And when I'm feeling better, you always find a way to get in my head and bring me down, down. I tried and tried and tried, but I can't let go. So come set me free. I'm done feeling blue. I'm falling apart. A faded love. I'm counting to three. Hear the alarm, I'm falling apart, a faded love. So come set me free, cause I'm feeling blue, I'm falling apart, a faded love. I'm counting to three, I hear the alarm. Different places, a room with thousand faces. You're like a ghost haunting me now, now, now, now. I can't forget your perfume, it all reminds me of you. Oh, will I ever make it out, out? I tried and tried and tried, but I can't let go. So come set me free, I'm done feeling blue. Falling apart, fading love. I'm counting to three, I hear the I'm feeling blue, I'm falling apart, a faded love. I'm counting to three, I hear the alarm. I'm falling apart, a faded love. Antenne Düsseldorf. Man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Heidi Klum hat gestern ihr letztes Foto verteilt und das Topmodel 2021 gekürt. Die Transsexuelle Alex hat gewonnen, für alle, die vorher eingeschlafen sind. Wir verteilen hier keine Fotos, wir verteilen Geld. Antenne Düsseldorf. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Florian Rogalla im landesweiten Geldregenstudio. Für wen ist die erste Portion? Ja, ich hoffe, das ist jetzt die Nicole. Schönen guten Morgen, Nicole. Guten Morgen. Und Nicole ist im Wald mit Eddie. Ja, genau. Und Eddie sabbert, oder? Ja, der sabbert immer, genau. Ja, Eddie ist sein Hund, müssen wir dazu sagen. Golden Retriever, du gehst noch mal kurz eine Runde vor der Arbeit. Gleich geht's ins Nagelstudio. Das hat ja wieder geöffnet. Genau. Und wie glücklich sind deine Kundinnen? Sehr glücklich. Volles Terminbuch. Endlich wieder was für die Seele tun, ja, genau. Und wenn du nicht die Nägel schön machst, hast du ja zwei große Leidenschaften. Zum einen Thailand, da warst du schon ganz oft. Und was ist für dich so das Schöne an diesem Land? Warum zieht sich da immer wieder hin mit deinem Mann? Die Menschen, das Leben, die Natur, einfach alles. Und im nächsten Jahr sollst du da hingehen? Ja, bitte, auf jeden Fall. Bis dahin hast du dir ja auch ein kleines Paradies geschaffen in deinem Garten. Wie muss ich mir den vorstellen? Auch so im Thailand-Stil oder wie sieht der aus? Ein bisschen eine Asia-Ecke, eine kleine Ecke mit einem Teich, eine Pool-Ecke, eine Biergarten-Ecke, alles im kleinen Stil. Ja, du hast mir gerade schon verraten, ihr habt in den letzten Monaten und Jahren schon viel investiert. Jetzt ist gerade so ein bisschen Investitionsstopp, weil ja, Geld ist aus, genau, ne? Genau, da muss was Neues her. Ja, wir könnten da helfen, Nicole, mit ein bisschen Glück. Danke. 250 Euro. Weiter. 400 Euro. Weiter. 600 Euro. Stopp. Nicole. Ja. 600 Euro Wochenendstartgeld. Ja, perfekt. Super, super. Ich freue mich riesig. 600 Euro, der Geldregen hat sich warm gelaufen und jetzt legen wir eine Schippe drauf. 5.000 Euro in einer der nächsten drei Runden verstecken sich hier garantiert. 5.000 Euro, na, wie wär's? Probiert's aus, ob das Geld schon in der ersten Runde vielleicht drin ist. 01379 36 5000. Teilnahme ab 18 für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Der Geldregen. Antenne Düsseldorf. Don't be be falling, falling fast. You got a way of making me spend up all my cash. Every night and every day, I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage love, love, love. Hallo, um jetzt 7.49 Uhr ganz genau bei Antenne Düsseldorf, der 28. Mai. Wetter wird besser, alles wird besser. Und wie klappt's dann mal mit den Hochzeiten? Wir haben ja eben schon mit der Düsseldorfer Pfarrerin Judith Urmeister gesprochen. Die hatte nur 2 Trauungen im vergangenen Jahr. Die waren klein natürlich, aber dadurch nicht weniger schön, hat sie uns erzählt. Jenny hat sich gerade auch am Antenne Düsseldorf-Handy gemeldet. Sie ist freie Traurednerin und auch bei ihr wurde naturgemäß sehr viel verschoben, weil es eben nicht groß sein konnte. Und um dem zu entgehen, haben sich einige Paare daher für eine sogenannte Tiny Wedding entschieden. Also eine freie Trauung im allerkleinsten Kreis. Oft nur das Brautpaar mit der Traurednerin bzw. dem Trauredner und eventuell noch mit den Trauzeugen. Das ist von der Stimmung her unglaublich intensiv, weil hier wirklich alles auf das Wesentliche reduziert wird, ist aber auch nicht für jeden die passende Wunschvorstellung seiner Hochzeit. Ich freue mich daher einfach auf das kommende Jahr, wenn freie Trauungen, und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, wieder frei sind. Und ich bin mir sehr sicher, sie werden emotional für alle nochmal intensiver. In diesem Sinne, auf die Liebe und ein schönes Wochenende. Dir auch, Jenny, und allen Hochzeitspaaren alles Gute. Wie habt ihr geheiratet oder wie sieht euer Plan B aus? Erzählt uns davon per WhatsApp-Sprachnachricht 0175 570 35 40. Nach 8 reden wir weiter. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your pain, you just can't help it. No, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes. 'Cause she's messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho. And but they see, and people say, run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm out of my mind. So someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. She tastes so sweet, don't sugarcoat it. No, I'm Alles, was ich brauche, einfach günstig bekommen? Ab zu Lidl. Zum Beispiel Cinzano Asti 0,75 Liter. 25% günstiger für nur 4,69 Euro. Und auch die beste frische Vielfalt gibt's bei uns. Milbona Kaschkawalkäse 750 Gramm. 25% günstiger, nur 2,99 Euro. Oder frische Cherry-Strauchtomaten 500 Gramm. 33% günstiger für nur 1,19 Euro. Lidl lohnt sich. So geht die neue Art des Einrichtens. Mehr Trendküchen, mehr Geschmacksrichtungen, mehr Planung vom Fach, mehr kostenloser Service, mehr Vorfreude, mehr Küchenkompetenz bei Hardegg. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Ihr Hardegg Einrichtungshaus hat geöffnet. Die aktuellen Eintrittsbedingungen finden Sie auf hardegg.de. Respekt, ihr selber Pflanzer. Unsere Turm Gartencenter haben geöffnet und für euch sprießen die Angebote. Zum Beispiel stehende oder hängende Geranien im 12-Zentimeter-Topf für nur 1,99 Euro. Also kommt vorbei, greift zu und macht's euch zu Hause schön. Alle Informationen zu den Öffnungszeiten und aktuellen Einkaufsmöglichkeiten findet ihr unter tom.de. Tom. Respekt, wer es selber macht. Wenn Sie zum ersten Mal auf Amazon.de bestellen, ist die Lieferung gratis. Großartige Dinge? Ja. Elegante Dinge? Klar. Dinge, die nur ich toll finde. Logo. Sichern Sie sich jetzt Gratislieferung für Ihre erste Bestellung bei Amazon.de. Es gelten die AGBs, kein Mindestbestellwert, Versand durch Amazon. Letztes Jahr hatte ich meinen 70. Dieses Jahr ist Gerst dran. Feiern Sie mit und sichern Sie sich zum Jubiläum ein Top-Hörgerät zum besten Gerst-Null-Tarif für sensationelle 0 Euro. Jetzt schnell ins Gerst-Fachgeschäft oder einen Termin vereinbaren. Gerst, für bestes Hören Deutschlands Nummer 1. Framstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag Langnese Magnum. Verschiedene Sorten, die Packung für nur 1,88 Euro. Und Minigurken Klasse 1. Das 1-Kilo-Netz für nur 1,99 Euro. Framstags günstig für alle. Erstmal zu Penny. Hallo, ich suche nach Pflanzgefäßen. Dritter Gang links bei Lechusa. Dann bräuchte ich noch Pflanzsubstrate für... Dritter Gang links gibt's auch bei Lechusa. Und haben Sie... Dritter Gang links, Lechusa. Pflanzsubstrate, praktische Balkonkästen und stylische Pflanzgefäße mit Bewässerungssystem von Lechusa. Lechusa, das Geheimnis schöner Pflanzen. Super Freitag, super Samstag, super günstig. Das Sparwochenende bei Kaufland mit tollen Angeboten. Zum Beispiel Maggi Ravioli, die 800 Gramm Dose für je 1,19 Euro. Und Doppio Passo Primitivo Wein, die 0,75 Liter Flasche für je 4,77. Nur am Freitag und Samstag, nur bei Kaufland. Ach ja, und... Ich sagte doch, dritter Gang links. Lechusa, das Geheimnis schöner Pflanzen. Möbelboss ist wieder für Sie da. Mit freigeplanten Küchen zum halben Preis. Lieferung und Montage gratis. Und 48 Monate keine Zinsen. Infos zur Öffnung Ihres Marktes unter möbelboss.de. Willkommen bei der Rewe-Preisverleihung. Der heutige Sensationspreis geht an Pop-Eiersalat. Die 150 Gramm Becher für nur 79 Cent. Und der Knallerpreis geht an Barilla Pasta, je 500 Gramm Packung, jetzt für nur 79 Cent. Rewe, dein Markt. Guten Morgen, Florian Rogalla hier aus dem landesweiten Geldregenstudio. 600 Euro für Nicole am frühen Freitagmorgen und 5000 Euro vielleicht für euch. In einer der nächsten drei Runden ist das Geld garantiert drin. Vielleicht schon in dieser. Probiert's aus. 01379 36 5000. Teilnahme ab 18 für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Der Geldregen. Die aktuelle Spielrunde läuft. Every night you play me something sweet, and when I'm down you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat, and I'm counting on your love, hey Melody. We both could use a reason just to smile, so let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me, so let me hear your love sing. So let me hear your love sing.